Abschnitt 13 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dichter und Kämpfer 1913. Unrühmlich ist es, jung zu sterben. Mein Tod wär sträflicher Verrat. Ich bin der Freiheit ein Soldat und muss ihr neue Kämpfer werben. Und kann ich selbst die Schlacht nicht lenken, seh selbst nicht mehr das bunte Jahr, so soll doch meine Bundesschar im Siege meines Rufs gedenken. Drum will ich Mensch sein, um zu dichten, will wecken, die voll Sehnsucht sind, dass ich im Grab den Frieden find des Schlafes nach erfüllten Pflichten. Ende von Abschnitt 13.